Zum Tag der Sonne schickten die Ausländer die Blumenkörbe in die Vertretungen der TVRK in ihren Ländern. An den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, in dem sie zusammen sind, wurden die Blumenkörbe niedergelegt, gewidmet vom russischen staatlichen akademischen Volkstanzensemble Igori Moiseev, der lautisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, dem lautischen Gewerkschaftsverband, dem Verteidigungsminister von Laos und Mitglied des Politbüros des ZK der lautischen Revolutionären Volkspartei und den Mitgliedern des ZK der Partei, dem Generalsekretär der Partei der Nationalen Befreiungsfront Algeriens, der Familie des Generaldirektors der kambodschanischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung Amico und der gemeinsame Vorsitzende des Rates des Kim Il-sung, Kim Jong-il-Fonds, richtete einen Blumenkorb an die Vertretung der TVRK in Hongkong, China.